Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Immer kompaktere Kameras helfen der Polizei mit immer schärferen Bildern bei der Aufklärung von Verbrechen. Aber bedeuten mehr Kameras im öffentlichen Raum auch automatisch mehr Sicherheit? Wer Sicherheit der Freiheit vorzieht, ist zu Recht ein Sklave, warnte schon Aristoteles. Hat er damit recht? Oder ist das nur eine Orwellsche Zukunftsvision, die in weiter Ferne liegt? Digitale Augen. Was Überwachungstechnik sieht und sehen darf. Ein Feature von Elmar Krämer. Weiße Kästen an Häuserwänden. Kleine Glaskuppeln an Decken in Flughäfen, Supermärkten, Bahnhöfen. In Bussen und Bahnen, in Industrieanlagen, Sportarenen, Shoppingmalls. Wer darauf achtet, sieht sie immer häufiger überall im Stadtbild. Überwachungskameras. Die Technik? Immer ausgefeilter. Die Bilder? Immer besser. Gestochen scharf, oft in HD. Und man kennt sie, die Bilder, die die Überwachungstechnik liefert. Ständig sieht man sie im Internet, in der Zeitung und im Fernsehen. Die Strafverfolgungsbehörden setzen auf die digitalen Augen. Nach einer versuchten Vergewaltigung in einem Parkhaus in Stuttgart sucht die Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Täter. Die Münchner Polizei fahndet nach einem bewaffneten Raub in einem Schmuckgeschäft nach dem Verdächtigen und veröffentlicht ein Überwachungsfoto. Sucht mit dem Foto aus einer Überwachungskamera nach einem Gewalttäter. Die Berliner Polizei hat einen 27-Jährigen festgenommen, der verdächtigt wird, eine Frau in einer U-Bahn-Station brutal angegriffen zu haben. Die Tat hatte bundesweit Empörung ausgelöst. Der Fall des sogenannten U-Bahn-Treters, der im Oktober 2016 auf einem Berliner Bahnhof eine junge Frau eine Treppe hinuntertrat und schwer verletzte, sorgte für Aufsehen nicht nur in Berlin und in Deutschland. Dass der Täter auf den Bildern einer Überwachungskamera eindeutig identifizierbar war, war mit ausschlaggebend für einen schnellen Fahndungserfolg. Auf Seiten der Befürworter sorgen derartige Vorfälle für Forderungen nach mehr, besserer und innovativer Überwachungstechnik. Die Deutsche Bahn setzt ebenso wie die regionalen Verkehrsbetriebe auf Videoüberwachung. Nach Angaben der Berliner Verkehrsbetriebe BVG würden 80% der Fahrgäste deren Einsatz befürworten. Entsprechend wird im öffentlichen Nahverkehr in Berlin aufgerüstet, sagt Petra Reetz, die Pressesprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe. Depots, Busse, Bahnen, Bahnhöfe. Kameras sind fast allgegenwärtig. Also wenn Sie die Treppe runterkommen oder wenn Sie die Treppe auf der anderen Seite wieder hochgehen, dazwischen sind Kameras angebracht. Die Kameras zeichnen auf und nach 48 Stunden, wenn keiner die Bilder abruft, überschreiben sie sich automatisch wieder. Mit zunehmender Verbesserung der Bildqualität und der Ausweitung des Überwachungsbereichs ist auch das Interesse der Polizei an den Aufnahmen gestiegen. 2008 hatten wir vielleicht noch so im Schnitt 200, 300 Nachfragen von der Polizei. Jetzt kommen wir im Jahr schon so auf 5.000 bis 7.000. Wir können immer genauer sehen und das hilft im Zweifel auch den Kollegen von der Polizei. Dem Sicherheitsbericht der BVG zufolge sollen bis Ende des Jahres 2018 48,2 Millionen Euro in den Ausbau mit moderner Videoüberwachungstechnik investiert werden. Um die Bahnhöfe der Hauptstadt flächendeckend zu erfassen, sollen dann alle 25 bis 30 Meter Kameras installiert sein. Unstrittig ist, dass die Bilder aus Überwachungskameras bei der Aufklärung von Straftaten helfen können. Aber sorgen sie für mehr Sicherheit? An diesem Punkt entbrennt immer wieder die Diskussion zwischen Befürwortern und Kritikern. Denn eine Kamera kann einen Vorgang grundsätzlich nur beobachten. Direkt eingreifen kann sie nicht. Was aber immer wieder auch erzählt wird, ist, dass Videoüberwachung als Sicherheitsmechanismus eingesetzt wird. Also dass tatsächlich die Sicherheit an diesem Ort verbessert wird. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Sagt Benjamin Kees, Autor des Buchs Algorithmisches Panoptikon – Identifikation gesellschaftlicher Probleme automatisierter Videoüberwachung. Es gibt absolut keine Beweise seit Jahren, seit Jahrzehnten, seitdem wir Videoüberwachung haben, dass Videoüberwachung tatsächlich mehr Sicherheit schafft. Und das liegt an dem einfachen Mechanismus, dass diejenigen, die Vandalismus betreiben, die planen die Kameras halt ein und vermummen sich irgendwie. Diejenigen, die gewalttätig sind, also Menschen irgendwie die Treppe runterschubsen oder Leute angreifen, denen ist die Kamera erstmal egal. Und diejenigen, die irgendwas Kriminelles machen, die planen die Kameras eben auch ein. Eigentlich ist jedes Video, was wir in den Medien sehen, was eben eine Gewalttat zeigt, auf dem Video ist ja eigentlich ein Beweis, dass es eben nicht funktioniert. Und tatsächlich gibt es keine Studie, die beweist, dass signifikant die Gewalt abnimmt und die Sicherheit zunimmt. Der Informatiker Benjamin Kees beschäftigt sich seit Jahren wissenschaftlich mit dem technisch Machbaren der Videoüberwachung und der Frage nach den Auswirkungen auf das soziale Gefüge. Er ist Mitglied im Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Besonders skeptisch ist er, wenn Computer nicht nur Bilder aufnehmen, sondern sie auch analysieren und bewerten. Als man so vor ein paar Jahrzehnten mit Videoüberwachung angefangen hat, war das ja wirklich so, man hatte eine Kamera, dann gab es ein Kabel und irgendwo ging dieses Bild dann auf einen Monitor. Da saß jemand, der sich das angeschaut hat und sollte dann eingreifen, wenn irgendwas ist. Oder es wurde halt für Beweiszwecke auf Bänder gespeichert und dann konnte man sich das angucken, um irgendwas nachzuweisen. Inzwischen hat man erkannt, dass es, wenn man sehr, sehr viele Kameras hinstellt, so wie das auch in Großbritannien passiert ist, mit 6 Millionen Kameras, dann kann sich das alles gar nicht jemand anschauen. Das ist also viel zu viel Arbeit. Und deswegen ist eines der großen Ziele, die auch die Informatik immer wieder vorantreibt, diese Informationsverarbeitung zu automatisieren. Dass man eben diesen Job, den eigentlich ein Operateur oder eine Operateurin hat, da auf diese Bildschirme zu gucken und die Lage einzuschätzen und den Ort zu kennen und das, was man dann da sieht, zu rekontextualisieren, also darüber nachzudenken, was sehe ich da eigentlich und was bedeutet das eigentlich für den Ort und muss ich da vielleicht eingreifen oder nicht. Um schnell auf eine Gefahrensituation reagieren zu können, müssten die Überwachungsbilder in Echtzeit gesichtet werden und Personal in Reichweite sein, um gegebenenfalls eingreifen zu können. Da das in den seltensten Fällen möglich ist, wird der Ruf nach technischen Lösungen laut. Einfach nur scharfe Bilder, die bei der Aufklärung einer Straftat helfen können, reichen vielen Befürwortern der Überwachungstechnik nicht aus. Aktuelle Smartphones können aufgenommene Porträts bestimmten Personen zuordnen und in individuellen Ordnern speichern. Da liegt es auf der Hand, dass ähnliche Methoden auch für die Überwachung eingesetzt werden. Die Vision: Systeme, die in Datenbanken gespeicherte Straftäter erkennen und melden. Mehr noch, die Vision, Straftaten schon im Vorfeld kommen zu sehen, indem ein sogenanntes auffälliges Verhalten angezeigt wird. Straftäter sollen auf Schritt und Tritt kontrolliert werden können, in der Annahme, mehr Sicherheit durch mehr Technik zu erreichen. Vieles, was vor einigen Jahren noch Vision der Science-Fiction war, rückt immer näher an den tatsächlichen Alltag. Berlin. Bahnhof Südkreuz. Große Schilder in Blau und Weiß weisen darauf hin, dass hier ein neues Überwachungssystem getestet wird. 2 Türen führen vom Bahnhofsvorplatz ins Gebäude und zu den Gleisen der Regional- und Fernzüge. Über der linken Tür ein großes weißes Schild. Keine Gesichtserkennung steht darauf. Dahinter weisen weiße Pfeile auf dem Boden den Weg bis auf den Bahnsteig. Über der rechten Tür ein großes blaues Schild mit der Aufschrift Erkennungsbereich, gefolgt von blauen Markierungen auf dem Boden. Wir stehen am Eingang zum Bahnhof Südkreuz, an dem das Pilotprojekt zur Gesichtserkennung der Bundespolizei stattfindet. Alexander Dix, Jurist, stellvertretender Vorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz. Zuvor war er fast 20 Jahre lang Datenschutzbeauftragter in Brandenburg und Berlin. Er steht vor dem Berliner Bahnhof, der für mediales Interesse sorgt, seit hier Kameras zum Test nach bestimmten Menschen Ausschau halten und sofort melden, wenn diese den Bahnhof betreten, automatisch. Es ist ein interessanter Ort, weil hier eine Technologie getestet wird, die, wenn sie zum Einsatz kommt, zu einer grundlegenden Veränderung unserer Gesellschaft führen wird. Man wird sich in Zukunft nicht mehr unbeobachtet im öffentlichen Raum bewegen können, auch dann, wenn man sich in keiner Weise verdächtig gemacht hat. Ich habe ein Recht darauf, vom Staat in Ruhe gelassen zu werden, solange ich mich rechtskonform verhalte. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht definiert das Recht eines jeden Menschen in Deutschland auf Achtung und Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Es wurde vom Bundesgerichtshof von Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 abgeleitet, in dem es heißt: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht sollen Eingriffe des Staates in die Privatsphäre des Einzelnen verhindert werden. Und genau dies sehen viele durch die Gesichtserkennung gefährdet. In einer Pressemitteilung warnt zum Beispiel auch der Deutsche Anwaltverein vor dem Einsatz automatisierter Gesichtserkennung und zitiert seinen Präsidenten, der im Scannen der Gesichter unbescholtener Bürgerinnen und Bürger einen schwerwiegenden Eingriff des Staates in die Grundrechte sieht. Dies führe zu einem nicht hinnehmbaren Gefühl des Überwachtwerdens und der Einschüchterung. Zu Effekten, vor denen das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich gewarnt habe. Geht es um die automatische Gesichtserkennung, ist Skepsis geboten. Auch wenn bei dem Versuch in Berlin allem Anschein nach sorgfältig gearbeitet wird, findet Datenschützer Alexander Dix. Hier ist der Versuch ja auch so angelegt, insofern korrekt, dass die Menschen darauf hingewiesen werden, auf welcher Seite der Treppe und auf welcher Rolltreppe tatsächlich gefilmt wird. Das heißt, sie können dem auch ausweichen. Das ist für die Versuchsanordnung erstmal richtig. Trotzdem bleibt abzuwarten, wie leistungsfähig die Technik unter diesen sehr, sehr niedrigen Bedingungen überhaupt ist. Bei einer vollständigen Einführung der Technik wird man dann ja dieser Technik nicht mehr ausweichen können. Und dann stellt sich die Frage, die bisher unbeantwortet ist, was passiert eigentlich mit den Daten der Personen, nach denen nicht gefahndet wird, nicht gesucht wird? Wie lange werden sie gespeichert? Werden sie überhaupt gespeichert? Der Gesetzgeber müsste sowieso eine gesetzliche Grundlage dafür schaffen, wenn sich herausstellt, dass diese Technik überhaupt das tut, was sie tun soll. Nächste Station, Südkreuz. Nach Angaben der Bundespolizei wird der Bahnhof Südkreuz von rund 17.000 Fahrgästen am Tag besucht. Menschen hetzen von Gleis zu Gleis, kaufen Fahrkarten an Automaten oder Kaffee und Zeitungen an den Kiosken oder warten auf Freunde. Beobachtet werden sie dabei von insgesamt 77 Kameras, auf die die Bundespolizei Zugriff hat. Thomas Striethörster, der Präsident der Bundespolizeidirektion Berlin. Nur drei von diesen Kameras nutzen wir für diesen Testlauf Gesichtserkennung. Eine Kamera ist zum Beispiel diese hier vorne über dem DB-Schild. Und zwei weitere Kameras sind im Ausgangs- bzw. im Eingangsbereich zu diesem Eingang zum Hildegard-Knef-Platz. Wenn eine Person zum Beispiel hier die Rolltreppe herunterfährt, dann wird sie von dieser Kamera erfasst. Und das Gesicht wird mit 300 Probanden, die wir freiwillig für diesen Versuch gewonnen haben, abgeglichen. Und wird getestet, ob diese Person erkannt wird von der Software, ja oder nein. Die Bilder der drei Kameras laufen in einem Kontrollraum auf, in dem drei Computer stehen. Auf jedem dieser Rechner ist eine andere Software installiert, von unterschiedlichen Firmen, aber mit dem gleichen Ziel. Die Menschen, die ins Sichtfeld der Kameras laufen, sollen erfasst und ihre Gesichter mit denen in der Datenbank abgeglichen werden, um gegebenenfalls Treffer anzuzeigen. Um kontrollieren zu können, ob es sich bei einem angezeigten Treffer tatsächlich um einen Treffer handelt, tragen die Testpersonen kleine Transponder bei sich, die als Referenzsystem dienen und anzeigen, dass die Person tatsächlich vor Ort war. Hier ist der Bereich, wo wir die Testsoftware eingerichtet haben. Das läuft auf diesen drei PCs, die hier vor Ihnen stehen. Und wir werden gleich mal eine Testperson durch das Kamerabild laufen lassen, um Ihnen zu zeigen, wie das funktioniert. Die Testperson sehen Sie da oben, die steht jetzt an der Rolltreppe und die bitten wir jetzt gleich mal, dass sie herunterkommt und dann sollte sie von diesem System erkannt werden. Also das Bild von dieser Testperson, von dieser Dame ist hinterlegt. Eine junge Frau, braune Augen, lange braune Haare. Auf dem Testbild trägt sie das Haar offen. Heute zum Zopf gebunden. Sie wird jetzt gleich von der Kamera, die unter uns installiert ist, erfasst. Ihr Gesicht wird erkannt und dann müsste sie gleich auf einem dieser Systeme hier auch erkannt werden. Das kann Herr Schaaf vielleicht erklären, das ist unser Techniker. Genau, wir haben drei Systeme insgesamt. Diese drei Systeme verwenden unterschiedliche Algorithmen, die Gesichtsabgleich durchführen können. Da sieht man auch schon bei diesem System, sowohl bei diesem als auch bei diesem, ist die Testperson erkannt worden. Man sieht das gespeicherte Referenzbild hier auf der rechten Seite und auf der linken Seite das Bild, was gerade von der Kamera aufgenommen wurde. Unauffällig geht das vonstatten. Keine Alarme, keine wild blinkenden Monitore. Anders als im Fernsehen ploppen auf den Kontrollbildschirmen lediglich Pop-up-Fenster auf, die die Fotos der erkannten Person anzeigen und dem jeweils gespeicherten Bild aus der Datenbank gegenüberstellen. Das Ganze passiert wenige Sekunden, nachdem die Testperson ins Blickfeld der Kameras gelaufen ist. Wir können jetzt sehen, dass die Dame aus dem Ausgangsbereich rausgegangen ist. Sie ist auch von den dortigen Kameras erfasst worden. Und im Hintergrund läuft eine Rechenoperation. Das Gesicht wird vermessen und in eine Formel umgewandelt, also sogenannte Algorithmen. Und diese hinterlegten Referenzbilder werden auch mit Algorithmen berechnet. Und wenn der Annäherungswert annähernd gleich ist, das ist ein vorgegebener Quotient, dann wird ein Treffer generiert. Und wenn der Wert eben nicht gleich ist, dann wird kein Treffer generiert. Im Fall der Probandin bei der Versuchsdemonstration am Bahnhof Südkreuz hat es die Kamera leicht. Die junge Frau trägt das Haar zum Zopf gebunden, die Lichtverhältnisse sind gut und sie trägt keinerlei Kopfbedeckung oder Brille. Idealbedingungen, findet Informatiker Benjamin Kees. Das ist auch genau schon die Kritik an diesem Südkreuzbahnhof, dass genau dort eigentlich nahezu Laborbedingungen geschaffen worden sind. Ja, also man muss sich auf die Rolltreppe stellen, man steht still, man guckt geradeaus in einen großen Raum, Licht durchflutet tagsüber. Also da sind jetzt keine extra Lampen aufgehangen, aber prinzipiell ist es da halt relativ hell. Man bewegt sich nicht, man hat auch niemanden vor sich zu stehen. Was ja normalerweise ist, wenn man durch so einen Gang geht, irgendwie in der U-Bahn, dann hat man lauter Leute vor sich, man hat vielleicht irgendwie Mütze auf und guckt nach unten aufs Smartphone und so. Aber dort ist man eher gewillt, erstmal so in diesen Raum zu gucken. Das heißt, die Chancen, dass dort diese Erkennungsalgorithmen recht gut funktionieren, ist gegeben. Nachfrage während der Versuchsdemonstration. Inwieweit hätte das Programm die Versuchsperson auch bei schlechteren Lichtverhältnissen erkannt? Oder wenn sie nicht in fast identischer Aufmachung wie auf dem Referenzbild ins Blickfeld der Kameras getreten wäre? Das zeigen wir Ihnen mal an diesem Foto hier. Hier haben wir unser Auswerteprogramm, damit wir die Treffer validieren können hinterher. Natürlich ist kein System unfehlbar und deswegen haben wir eine Möglichkeit, alle Treffer, die das System generiert hat, uns anzeigen zu lassen, gleichzeitig mit den Dateien aus der Referenzdatenbank. Und so sieht man, das beantwortet vielleicht die Frage nach schlechten Lichtverhältnissen und verdecktem Gesicht, dass auch in diesem Fall das System durchaus Treffer generieren kann. Also bei diesem Bild sieht man, dass die Dame, die dort erkannt wurde, zum einen einen Fahrradhelm getragen hatte, zum anderen sind die Lichtverhältnisse bei dieser Aufnahme nicht besonders gut. Und hier bei diesem Herrn, der trägt zum einen Fahrradhelm und zum anderen schaut er auch nach unten. Das heißt, es ist nicht unbedingt notwendig, dass die Personen, die erkannt werden müssen, direkt in die Kamera schauen oder genau die gleiche Frisur tragen oder ähnliches. Hier in diesem Fall hat sogar eine Brille nicht die Erkennung gestört. Wie genau das funktioniert, ist für den Laien unverständlich, für Informatiker gegebenenfalls nachvollziehbar und für die Firmen, die die Software herstellen, ein gut gehütetes Geheimnis. Alle der entsprechenden Programme greifen jedoch auf die Vermessung des menschlichen Körpers zurück. So werden Individuen zu Zahlen und Formeln. Grundsätzlich gibt es sozusagen im Gesicht rigide Punkte, also Punkte, die sich, egal wie man gerade guckt, egal ob man jetzt nach schräg links oder nach schräg rechts guckt, die halt immer gleich sind. Also das sind zum Beispiel die Wangenknochen, das ist das Nasenbein, der Abstand der Augen, den kann man auch nicht variieren. Und genau darauf zielt dann so ein Algorithmus ab, dass er eben erstmal so diese Geometrie ausmisst. Also wir haben ja jetzt im ersten Schritt das Auge gefunden und die Nase gefunden und das Gesicht gefunden. Und dann kann man eben so Geometrien darüber legen, um dann mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten das dann halt mit einer Datenbank abzugleichen. Also sind nicht in der Datenbank sind nicht wirklich Fotos gespeichert, sondern eben genau so die Abstände und Geometrie. Das nennt man dann Biometrie, biometrische Informationen. Und die können dann eben abgeglichen werden. Auf welche genaue Art und Weise das dann passiert, da gibt es eben sehr, sehr viele Verfahren und da hat sich auch einiges getan in den letzten Jahren. Rechenoperation, Formel, Algorithmus, Begriffe, hinter denen komplexe und selbst für viele Fachleute oft undurchschaubare Vorgänge stecken. Die aber, wenn erstmal ein digitales Bild in entsprechender Qualität vorliegt, im Bruchteil von Sekunden ablaufen und unzählige Daten generieren können. Doch nicht nur die Rechner und die Programme hinter den Kameras werden immer leistungsfähiger, auch die Kameras selbst haben einen massiven Wandel hinter sich, sagt Jan Engelschalt von Axis Communication, einer schwedischen Firma, die weltweit zu den Marktführern auf dem Gebiet der digitalen Videoüberwachungstechnik zählt. Also ich habe hier drei Kameras mal mitgebracht. Das eine hier ist eine, wir sagen dazu, feste Domkamera. Die ist halt rund, die ist nicht beweglich. Sie ist bei der Installation beweglich, man kann den Sensor drehen, wie man will, aber sie ist dann fest. Wir haben dieselbe nochmal als Fixed-Box-Kamera, das ist so eine längliche Kamera. Der Nachteil von dieser Kamera ist, sie ist groß, sie wirkt wuchtig, hat eine gute Abschreckung, ist aber auch leicht zu verdrehen, während man diese Domkamera gar nicht verdrehen kann. Und dann haben wir hier noch die PTZ-Kamera. PTZ kommt aus dem Englischen, heißt Pentel Zoom, also schwenken, neigen, zoomen. Die aber nur mit einem Operator zu bedienen ist. Sprich, ich brauche jemanden in einer Leitstelle, der den Vorgang sieht und dann kann der mit dieser Kamera positionieren, reinzoomen und gegebenenfalls Straftäter oder Leute, die Graffiti machen, beobachten und hinterherfahren. All diese modernen Überwachungskameras liefern Bilder in erstaunlich guter Qualität und das oft auch unter widrigen Bedingungen. Die Zeiten der pixeligen Schwarz-Weiß-Aufnahmen scheinen vorbei, zumindest im professionellen Einsatz. Das weckt Begehrlichkeiten. Eigentlich gibt es keinen Bereich mehr, den man nicht abdecken kann, sei es jetzt Depots, wo kein Licht ist, damit man die Anwohner nicht stört, oder auch Tunnel, wo der Fahrer das Fahrzeug nicht geblendet werden soll. Da kann man kein Licht hinbringen und da können Kameras auch Farbbilder machen. Stand der Technik ist, dass sie lichtempfindlich sind und auch in dunklen Räumen Farbbilder machen können, dass sie Full-HD-Bilder liefern können oder sogar 4K. Das ist die Auflösung. Und auch die Bilder sehr stark komprimieren können, damit man sie lange speichern kann. Lange speichern. Zwei auf den ersten Blick harmlose Begriffe, die allerdings in vielerlei Hinsicht Grund für Diskussionen bieten. Aus Gründen des Datenschutzes werden zum Beispiel die Aufnahmen der Verkehrsbetriebe in der Regel nach spätestens 48 Stunden gelöscht. Dennoch werden die Datenmengen immer größer. Mehr Kameras, bessere Bilder, heißt mehr Daten. Daten zu komprimieren ist eine Möglichkeit, die aber im Ernstfall dafür sorgen kann, dass die Bilder trotz ursprünglich guter Qualität im Beweisfall nicht mehr ausreichen könnten. Jan Engelschalt von Access Communication. Weil wenn es einmal komprimiert ist, das Bild, dann geht es nicht wieder zurück. Also es gibt nicht so wie in CSI Miami, bitte drück den Knopf und verbessern. Das funktioniert nicht. Entsprechend wird daran gearbeitet, Überwachungsbereiche immer präziser einzuteilen und zum Beispiel nur die sich verändernden Bildteile in hoher Auflösung zu speichern. Wir haben da zum Beispiel ein Verfahren entwickelt, das nennt sich Access SIP Streaming. Da werden die Bereiche, die nicht relevant sind, stärker komprimiert als die Bereiche, wo die Bewegung stattfindet zum Beispiel. Und damit kann man sehr viel Bandbreite sparen, hat dann weniger Netzwerklast und braucht weniger Festplatte zum Speichern. Ein Beispiel. Ein Supermarktparkplatz. Blick von oben. Das digitale Auge in Vogelperspektive. Man guckt von oben auf einen Parkplatz rauf. Man sieht ungefähr 20 Reihen. Man sieht noch ein bisschen vom Geschäft. Jetzt stehen die Autos still. Und wenn die Autos einmal stillstehen, muss man sie ja nicht immer sehr, sehr scharf übertragen. Das bleibt dann sozusagen stillstehen, wird in den Hintergrund gepackt. Wenn aber Personen an den Autos vorbeilaufen, dann werden diese Blöcke, die dort entstehen, nicht so stark komprimiert. Auch in der Überwachung von Wohnhäusern findet eine ähnliche Technik Einsatz. So ist es möglich, das eigene Grundstück in Zonen einzuteilen. Und immer dann, wenn jemand in einen festgelegten Bereich tritt, beispielsweise einen Alarm auszulösen oder ein Foto der Person auf einen Monitor oder gar ein Mobiltelefon zu übertragen. So ist Überwachung auch von unterwegs möglich. Überwachungskameras dürfen allerdings keine öffentlichen Bereiche erfassen. Doch auch dafür gibt es softwareseitige Lösungen. Privacy Zone nennt das der schwedische Kamerahersteller. Da kann man Bereiche, die ich nicht überwachen darf, schwärzen. Die werden dann gar nicht erst auf die Festplatte geschrieben, sondern an der Stelle, wo diese Privacy Zone ist, gibt es einen schwarzen Balken, ein schwarzes Rechteck, was immer gewünscht wird. Kameras, die Gesichter erkennen. Kameras, die Bewegung erkennen. Schon jetzt entscheidet Technik anhand vorgegebener Parameter, was relevant ist und was nicht. Informatiker Benjamin Kees. Da ist sehr, sehr viel passiert, weil wir viele Erfahrungen gesammelt haben in der Informatik mit Gesichtserkennung, Objekterkennung, Szenenerkennung, Bewegungserkennung, dass dem Computer beigebracht wird, Menschen zu erkennen. Und in einem weiteren Schritt will man dann eben ganz, ganz viel Informationen aus diesem Bild heraus extrahieren mit verschiedenen Verfahren, um das dann zu bewerten und darauf irgendwie zu reagieren. Berlin-Südkreuz. Der erste Teil des Tests läuft. Etliche tausend Fahrgäste durchschreiten tagtäglich den Erkennungsbereich. Immer wieder ploppen auf den Monitoren Treffer auf. Jens Schubranski von der Bundespolizei. Bisher muss man sagen, ja, sind wir schon zufrieden. Also wir sehen schon, was für Potenzial in so einem Überwachung und Gesichtserkennen liegt. Wie man die auch nutzen könnte, das ist abzuwarten. Dafür wird sicherlich dann auch in der Politik entsprechend dann Entscheidungen geben müssen. In der zweiten Stufe des Versuchs sollen nicht mehr nur Gesichter erkannt werden, sondern sogenanntes auffälliges Verhalten. Die offizielle Versuchsbeschreibung spricht von der Behandlung und Auswertung verschiedener Gefahrenszenarios. Das wird schwierig. Der ganze Versuchsaufbau ist deutlich komplexer. Leonid Scharf, Bundespolizeireferat 54, Produktmanagement. Einer der den Versuch betreuenden Informatiker. Man kann nicht einfach nur Gesichter in der Datenbank speichern und die abgleichen, sondern man muss tatsächlich dem System das Verhalten vorspielen mit, weiß ich nicht, freiwilligen Probanden oder Schauspielern möglicherweise auch. Und die Algorithmen zum Erkennen von Verhalten sind auch deutlich komplexer als die für die Gesichtserkennung. Das wird eine Herausforderung. Und ist eine Herausforderung für Kritiker und Datenschützer. Informatiker Benjamin Kees. Auffälligkeiten von Verhalten soll erkannt werden. Ja, und wie will man denn sowas modellieren? Wie will man festlegen, was ist normal und was nicht normal? In der Auswahl des Trainingsmaterials von solchen Lernverfahren ist oft auch schon einfach eine Vorannahme drin, weil es ist auf keinen Fall so, dass Computer neutrale Rechenmaschinen sind, sondern es ist immer auch so, wie man einen Computer und Computersysteme und informationsverarbeitende Systeme gestaltet. Da steckt immer auch irgendwie eine Agenda drin und ein Willen von demjenigen, der das betreibt. Wie sich der Versuch am Berliner Bahnhof Südkreuz entwickelt, bleibt abzuwarten. Dennoch, Überwachungsanlagen und ihre technischen Möglichkeiten werden zunehmen. Je nach Einsatzbereich werden neben Kontroll- und Sicherheitsaspekten auch andere Interessen eine Rolle bei der Auswertung der gesammelten Daten spielen. In Einkaufszentren zum Beispiel werden schon jetzt auch in Deutschland Kundenströme beobachtet, um beispielsweise Werbung zu platzieren. Darüber wollten sich die Betreiber aber vor dem Mikrofon nicht äußern. In zwei Apotheken in Österreich testet der Pharmakonzern Bayer derzeit Gesichtsscanner. Nach dem Scan erscheint auf Monitoren Werbung für Produkte, die auf das Geschlecht und Alter des Kunden angepasst sind. Wohin all die Technik im Extremfall führen kann, zeigt beispielsweise der Blick nach China, wo Gesichts- und Verhaltenserkennung an der Tagesordnung sind und nicht nur als Identitätskontrolle eingesetzt werden. Benjamin Kees spricht von einer Art gesellschaftlichen Persönlichkeitsrankings, einem Social Score, mit direkten Auswirkungen auf das Leben jedes Einzelnen. Was dort passiert ist, dass alle möglichen Daten gesammelt werden, miteinander verknüpft werden. Und jedenfalls gibt es Schnittstellen nach außen, wo dann dieses Social Score System dran anbinden kann. Und dann ist halt alles mit irgendeiner Zahl versehen. Also bei Rot über die Ampel gehen, wenn man dann halt mit Gesichtserkennung erkannt wird, ich spinne jetzt mal, sind dann halt 5 Minuspunkte. Und für bestimmte Handlungen kriegt man dann halt Pluspunkte oder Minuspunkte. Und die komplette soziale Interaktion wird dort sozusagen mit einer Zahl abgebildet. Science Fiction mag man in unseren Breiten denken, doch das war die Gesichtserkennung auch einmal. Und so stehen sie sich nach wie vor gegenüber. Die Kritiker und die Befürworter der Überwachungstechnik. Sicherheit oder Scheinsicherheit, gesellschaftlicher Nutzen oder Geldverschwendung. Eine politische Herausforderung in jedem Fall. Man sagt zwar immer, ich habe nichts zu verbergen, aber es geht gar nicht darum, irgendwas zu verbergen, sondern etwas zu verlieren, nämlich die Autonomie über die eigenen Daten. Es spricht sich natürlich rum, dass ich gesehen werden kann. Mit Bildern und Videos aus einer Überwachungskamera. Wir sehen die Kamera als Sensor, die was detektieren kann und dann muss interminiert werden. Ich sehe schon mit Begeisterung teilweise, wie schlecht die Bilder sein können, damit sie noch einen Treffer generieren können. Foto aus einer Überwachungskamera. Wir können nicht sozusagen auf das Versprechen hin, unser Sicherheitsgefühl würde erhöht, uns mit sozusagen einer überbordenden Überwachungstechnik abfinden. Wir müssen uns darüber verständigen als Gesellschaft, wie wir in Zukunft leben wollen. Wie wir in Zukunft leben wollen. Digitale Augen. Was Überwachungstechnik sieht und sehen darf. Sie hörten ein Feature von Elmar Krämer. Ton und Technik Andreas Stoffels. Regie Friederike Wigger. Redaktion Joachim Baumann. Es sprachen Inka Löwendorf und Gerald Michel.